ein Schreiberlesen sein muss. Letzte Motherfucker, Mütter gefickt, die Kinder haben, Alter. Thank you. ist nicht so ein Knicht, so ein Klaviersonaten, die Klimbrü, Junge. Robert, immer!